Also Freiheit bedeutet, einfach anzufangen, ins Blaue hinein, stolpern, aufstehen, wieder stolpern. Freiheit, das bedeutet improvisieren, das bedeutet nicht wissen, ob es gut geht. Freiheit ist immer mehr, als man darf. Freiheit bedeutet Abwesenheit von Zwängen. Freiheit ist ein Wort mit 8 Buchstaben. Es hat Vokale und Konsonanten. Das Wort Freiheit fühlt sich ausgewogen an. Wenn ich es so auf der Zunge habe, habe ich das Gefühl, ein ausgewogenes Wort auf der Zunge zu haben. Freiheit bedeutet, im Rampenlicht zu stehen. Die Augen auf eingerichtet und zu versagen, in der Nase popeln und versagen. Freiheit ist Scheitern. Freiheit ist Luft. Freiheit von Zwängen, Freiheit zur Wahrheit. Alles, was nicht frei ist, ist nicht wahr. Jeder Satz, der gut klingt, könnte wahr sein. Freiheit ist ein Wort, das jeder gern benutzt. Freiheit ist ein Stift vom Universitätsklinikum Leipzig gesteckt in meine Nase, in mein rechtes Nasenloch, richtig tief rein. Das ist Freiheit. Ich ziehe den Stift heraus und lecke ihn ab. Das ist Freiheit. Wie viel Freiheit hält eine Gesellschaft aus? Das ist doch hier die Frage, oder? Frei bedeutet frei von Routine, frei von Struktur, frei von Zentrum, frei von Eindeutigkeit. Freiheit muss problematisch sein. Freiheit ist immer heikel. Die Menschen streben als solche, also als Menschheit, ihrer Befreiung entgegen. Oder auch nicht. Meine Damen und Herren, oder auch nicht. Es ist gar nicht so leicht, eindeutige Aussagen über die Menschheit zu machen. Außer dass sie in der Klemme sitzt. Die Menschheit sitzt eindeutig in der Klemme. Deshalb fantasiert sie auch von Freiheit. Freiheit ist ein Wort wie Liebe. Wie Gerechtigkeit, wie Wahrheit, wie Männlichkeit, wie Weiblichkeit, wie Kind, wie Erwachsen, wie Plastik und Holz. Freiheit ist der blaue Himmel, der endlose blaue Himmel. Aber der Himmel kann ja gar nicht endlos sein, weil er ja nur ach egal, Freiheit bedeutet Sätze abbrechen. Freiheit heißt Fingernägel kauen. Freiheit ist etwas Grobes, etwas, über das jeder stolpert, etwas, das viele unangenehme Folgen haben kann. Freiheit heißt ausgeliefert sein. Freiheit vor Schutz. Freiheit vor Leben. Frei von Leben, frei von Sinn. Stolper ich rhythmisch, metaphorisch, zukunftssicher die Treppe runter, direkt in das Schuhregal rein. Freiheit. Freiheit ist manifestiert in der Wildheit von Radio Z. Radio Z ist an den Quellen der Freiheit, der Kreativität, der Wahrhaftigkeit. Radio Z ist eine Erektion in der geistigen Dürre. Wir freuen uns auf eure Zuschriften. Wir sind an eurer Meinung interessiert. Glaubt ihr, dass unser Programm irgendetwas auf der Spur ist? Fühlt ihr diese seltsame Spannung in der Luft? Also ich weiß ja nicht, ich glaube daran, dass es noch zu einer großen Aufbruchstimmung kommen wird. Vielleicht sogar noch 2021. Also, ich weiß nicht, ob wir das aushalten. Aber wahrscheinlich fangen die Franzosen an. Und die Spanier und Italiener und Portugiesen. Ich weiß nicht, was wir von Europa halten sollen, aber irgendwas hat doch Europa mit Freiheit zu tun, Leute. Jetzt wollen wir doch mal die Kirche im Dorf lassen. Europa litt unter unfassbar grausamen Kriegen und Vernichtungsaktionen und Unterdrückung und wir sind immer noch nicht zusammengewachsen zu einem freundlichen Kontinent. Und Freiheit ist das Einzige, über das wir noch verfügen in unserem politischen Arsenal. Freiheit des Marktes, Freiheit des Einzelnen. Freiheit des Strebsamsten. Die ganze Konsumgesellschaft widert mich irgendwie genauso an wie der Fleischkonsum und die Autos, die die Innenstadt verpesten und die Faschos und all die verblödeten Leute, die bestimmten Verschwörungsmythen hinterherrennen. Die Menschen haben ein metaphysisches Bedürfnis. Die Kunst gibt ihnen nichts mehr. Das Theater tot, Fernsehen tot, alles tot, tot, tot, tot, tot. Die Popmusik, ja, alles tot. Naja, manchmal habe ich so eine Abneigung gegen die Hälfte aller Menschen, dass ich zweifle, ob die Menschheit als Ganzes überhaupt verdient hat, erlöst zu werden von den sozialistischen, reformistischen und vielleicht auch ein bisschen narzisstischen, nicht narzisstischen Kräften. Verbleiben wir so, Freiheit ist schwadronieren, Freiheit ist assoziieren, Freiheit ist zwecklos. Zweiheit ist Dreiheit, ist Vierheit, ist Fünfheit, ist Dadaismus. Dadaismus ist einfach, Dadaismus war mal wichtig. Surrealismus tot, Futurismus tot, alles tot. Der Tod ist letztlich die Freiheit, die wir alle anstreben. Freiheit von Bewusstsein, von Zeit und Raum. Die Freiheit von allem manifestiert im Nichts. Also, ich weiß nicht, was wollt ihr mehr?